Dr. Willibald Henschel, geboren 1856. Ich wage es nicht zu entscheiden, ob heute nicht schon die Hälfte der deutschen Industrie, ganz abgesehen von dem Aktienbesitz, in jüdischen Händen ist. Dass es keinen jüdischen Bauern und nur wenige jüdische Rittergutsbesitzer gibt, erklärt sich wohl daraus, dass der deutsche Grundbesitz, zumal im Osten, den Charakter einer Erwerbsstätte verloren hat. In Galizien ist es anders. Dagegen fällt der Großgrundbesitz Frankreichs in immer weiterem Umfange an die Juden, weil er ihnen bei Errichtung ihrer Herrschaft notwendig ist. Hier erleben wir auch die überraschende Erscheinung, einen Rothschild an der Spitze der Bimetallisten und Silberinteressenten marschieren zu sehen, also der auf den Handerwerb gestellten Berufskreise. Hieraus erklärt sich ungezwungen die schon den Alten aufgefallene Unfähigkeit der Semiten zur Staatenbildung. Sie versteht es vortrefflich, einen gewachsenen Staat wie eine Zitrone auszuquetschen, sodass nichts als die Schale zurückbleibt. Aber das Schaffen und Hegen staatlicher Anlagen ist ihnen fremd. Eine gleich auffällige Sterilität zeigt der Semitismus trotz aller seiner Rührigkeit auch auf dem Gebiete der Kunst und Wissenschaft. Die letztere ist ihm die melkende Kuh. Medizin und Rechtswissenschaft bilden seine Domänen. Auch gibt es in der ganzen Welt weder ein semitisches Epos noch eine Tragödie. Selbst die Juden, die doch so viel von ihrem tragischen Geschick zu erzählen wissen, haben nicht einmal den Versuch zu einer tragischen Dichtung unternommen. Juda kennt trotz aller Gaukelei weder Altes noch Neues. Es ist und bleibt, was es von Beginn der Dinge gewesen ist, genossenschaftliches Räuberunternehmen. Was die Juden von tragischen Empfinden faseln, ist theatralische Mache, in der sie es freilich in mehrtausendjähriger Übung bis zur Meisterschaft gebracht haben. Die Position des Juden ist an den Güterverkehr gebunden. Ohne solche gäbe es keine Juden. Er handelt mit Vieh, mit Metallen, mit Wechseln, Hypotheken und am Ende wie am Beginn der Dinge mit Menschen. Vor allem aber, wo der Idiotismus seiner Wohnvölker ihm das gestattet, mit dem Grund und Boden, den er durch das syrisch-römische Institut des Realkredits mobilisiert, wodurch er die beiden Ideale des semitischen Besitzrechts, die ganze Sicherheit und Beweglichkeit, erzielt. Vom Menschen- und Länderhandel versteigt er sich endlich zum Völkerhandel, wobei er die Nationen seinem Wunsche und seinen Interessen gemäß steigen und fallen lässt, so wie er ihre Literatur und Kunst, ihre Geschmacks- und Willensrichtung in Verwaltung nimmt, um sie seinen Zwecken anzupassen, gegebenenfalls auszuschlachten und auf den Markt zu bringen. So wird Juda zum Herrn der Völker, Jahwe zu ihrem Gotte. In diesem Kampfe fühlt sich das Judentum als Ganzes verbunden, betrachten sich wenigstens alle Talmud-Juden als eine einzige, in Feindesland kampierende Raubgenossenschaft. Varuna, eine Geschichtsbetrachtung vom Standpunkt des Arias, Leipzig 1904, dritte Auflage 1918. Theodor Fritsch. Gestützt auf ein umfängliches Material gedenke ich den Beweis zu erbringen, dass der jüdische Jahwe nichts gemein hat mit dem Geist der Liebe und Güte, als welchen wir uns Gott vorstellen, dass er vielmehr der Antipode dieses Gottes ist. Ich gedenke ferner bei dieser Gelegenheit anlässlich einer Anklage wegen Gotteslästerung darzutun, dass das, was wir die jüdische Religion nennen, getreu dem Wesen ihres absonderlichen Gottes, eine Lehre ist, die sich mit unseren Begriffen von Moral und Religion nicht verträgt, vermöge ihres tückischen menschenfeindlichen Geistes aber zum Fluche der heutigen Kultur wurde. Man verlasse den Wahn, als ob Juda eines sittlichen Fortschrittes fähig wäre und sein Gottesbegriff unter den mildernden Einflüssen der hohen arischen Kultur eine Veredelung erfahren hätte. Jahwe Shaddai ist so unwandelbar wie der Jude selbst, der darum der ewige Jude heißt. Er ist heute noch der Nämliche wie vor 3000 Jahren. Und wer auf seine Besserung wartet, der macht sich selbst zum Narren. Wahrlich, dieser Jahwe ist ein Menschenhasser und Menschenschlechter, in dem kein Funke von Mitleid und Gerechtigkeit wohnt. Es muss ein Volk von absonderlichem Geiste sein, das sich einen solchen Gott erkor. Jedoch, was wundern wir uns? Yahweh ist der unverfälschte Hebräer, ein getreues Abbild von dessen Hass und Rachgier, denn die Völker schaffen sich ihre Götter nach ihrem Bilde. Unter Hinweis auf Stellen aus uralten Schriften betont der Ägyptologe laut, dass es irrig sei, die Einführung der Eingottlehre, den Monotheismus, den Juden zuzuschreiben. Der Gottvater war schon den Ägyptern bekannt, 2000 Jahre früher, ehe ein Jude anfing zu schreiben. Zudem wissen wir ja, dass der Judengott nicht als Allvater für alle Völker gedacht ist, sondern als ein Gott neben anderen Göttern und nur für ein kleines Volk bestimmt. Ein weltumspannender Monotheismus ist den Juden heute noch fremd. Eine wunderliche Geisteswelt erschließt sich demjenigen, der einen Blick in das rabbinische Schrifttum tut. Während sonst auch aus den ältesten Schriften der Menschheit ein Ringen nach Wahrheit, ein Streben nach Ordnung und Sitte, ein ehrlicher Wille uns entgegenleuchtet, der uns wesensverwandt berührt, vermissen wir diesen Zug im rabbinischen Schrifttum völlig. Das Ungeordnete und Unlogische, das Spitzfindige und Verlogene in der Denk- und Darstellungsweise der Rabbinien ist so abstoßend, dass ein gesundes europäisches Gehirn diesen Gedankengängen nur mit innerstem Widerwillen zu folgen vermag. Die Juden sind nicht durch den Talmud zu dem geworden, was sie sind, sondern wir besitzen im Talmud ein unverfälschtes jüdisch-nationales und rassenjüdisches Geisteserzeugnis, und es besitzt darum ein so unverfälschtes Gepräge, weil die Juden in dem Sicherheitsgefühl, dass ihre hebräische Sprache anderen Völkern nicht bekannt, also gleichsam eine Geheimsprache sei, sich vollständig so gaben, wie sie sind. Die oft zynischen Witzblätter, die die Verhöhnung aller Autorität im Staate, die Verächtlichmachung der Fürsten, des Adels, der Beamten, der Geistlichkeit, des Heereswesens, des Bauerns, des Handwerkers mit giftigem Spott und großem Raffinement betreiben, sind fast ausschließlich von Juden geleitet. Nichts ist dem Juden heilig. Und gerade gegen das, was uns heilig ist, richtet er seine vergifteten Pfeile. Unverkennbar erfüllt den Juden ein fanatischer Hass gegen alles, was Gesittung, feste Ordnung und Idealismus heißt. Wie Rost und Mehltau legt sich's auf die herrlichsten Blüten menschlichen Geisteslebens, wo das Judenwesen seinen Einzug hält. Alle Hoheit, alle Idealität wird zu Grabe getragen. Ein Geist der Niedrigkeit und des Geldhungers frisst sich schleichend in die Herzen. Wahrlich wie ein Fluch ist das Judentum über die Erde gegangen. Was aus dem Talmud spricht, ist die Moral der Ehrlosen, bübischer Betrügergeist, der die Anmaßung besaß, sich in ein religiöses Gewand zu hüllen und seine eigene Erbärmlichkeit zur Gottheit zu erheben. Die talmudische Lehre ist das Niedrigste und Rückständigste, was Menschengeist ersinnen konnte. Ein Zerrbild aller Religionen und Sittlichkeit und für den Judengeist so beschämend, dass jeder Hebräer, wo von religiösen Dingen die Rede ist, in Scham verstummen sollte. Wenn der Kampf gegen die dämonischen Mächte, gegen Lügen und Bosheit einen Hauptteil des religiösen Lebens ausmacht, so gehört der Kampf gegen das Judenwesen zu unserer Religion. Im Juden sehen wir dämonische Kräfte verkörpert, deren Niederringung zu den ersten sittlichen Lebenspflichten gehört. Hier hat die religiöse Erneuerung einzusetzen. Hier ist die erste Aufgabe der Wiedergeburt unseres Volkes zu lösen. Denn es kann keinen sittlichen und sozialen Frieden im Volke geben, solange der böse Feind leibhaftig unter uns einhergeht und seinen giftigen Samen in den Weizen streut. All unser Jammern über den Verfall der Sitten, über die sinkende Moral im Geschäftsleben, über die Verwilderung der Jugend, über die Verwüstung des weiblichen Geschlechts, über das Geistesgift in der öffentlichen Presse, in Literatur, Theater und Kunst, das Sinken des Rechtsgefühls, über die zunehmende Korruption muss fruchtlos bleiben, solange wir den Juden als Träger der sittlichen Verwahrlosung, als Ausströmungsherd des geistigen Giftes frei unter uns gewähren lassen. Wer den Ursachen unseres gesellschaftlichen Verfalles ernstlich nachspürt, der wird, wenn er Gründlichkeit und Mut genug besitzt, die Fäden bis zu ihrem Ausgangspunkte zu verfolgen, im Untergrunde fast immer auf den Hebräer stoßen. Die Angelegenheit ist also damit nicht erledigt, dass die Juden im persönlichen Umgange gelegentlich ganz nette Leute sein können. Gewiss sind sie nett, oft viel netter als die Menschen anderer Nationalität. Aber gerade dieses Nettsein ist eine ihrer besonderen Kriegslisten. Wollten sie allerwegen ihren tiefinnersten Hass gegen uns offen zur Schau tragen, wie könnten sie dann überhaupt gesellschaftlich und geschäftlich bestehen? Seine wahre Gesinnung zu verbergen, ist für den Hebräer eine Lebensnotwendigkeit. Und in beständiger Übung dieser Kunst hat er es zur Meisterschaft in der Heuchelei gebracht. Der Talmud sagt einmal, der Jude versteht es, jemandem die Zähne auszureißen und ihn dennoch glauben zu machen, dass er ihm nur die Backen streichele.